Aus Anlass des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il vor 56 Jahren gab es am 23. August in der Pyongyanger Seidenspinnerei Kim Jong-suk einen Auftritt der Gewinner des nationalen Solo-Gesang- und Spielwettbewerbes der Gewerkschafter unter dem Motto Glänze Tag von Songun. Der Vorsitzende des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas und die Gewerkschafter sahen sich die Aufführung an. Auf die Bühne der Aufführung, die mit dem revolutionären Lobgesang im Chor Loblied auf den Heerführer Kim Jong-un begann, wurden gebracht die Repertoires wie Damen Solo, Wo mag unser heiß ersehnter Heerführer sein, ein unvergängliches klassisches Meisterwerk, Männer Solo Roter Bergpass Zoll und gemischtes Duett Nilliri von Songun.